Und Rehabeam begab sich nach Sichem, denn zu Sichem war ganz Israel erschienen, um ihn zum Könige zu machen. Sobald aber Jerobeam, der Sohn Nebats, vernahm, er befand sich nämlich in Ägypten, wohin er vor dem Könige Salomo geflohen war, dass Salomo gestorben sei, kehrte Jerobeam aus Ägypten zurück. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Da kamen Jerobeam und ganz Israel und redeten zu Rehabeam also, dein Vater hat uns ein drückendes Joch auferlegt, so erleichtere uns nun den harten Dienst und das schwere Joch, das uns dein Vater auferlegt hat, so wollen wir dir untertan sein. Er erwiderte ihnen, zieht euch nochmals für 3 Tage zurück und kommt dann wieder zu mir. Und das Volk zog sich zurück. Da beriet sich der König Rehabeam mit den Alten, die seinen Vater Salomo bei dessen Lebzeiten bedient hatten, und sprach, welchen Bescheid ratet ihr diesen Leuten zu geben? Sie erwiderten ihm also, wirst du heute gegen diese Leute gütig sein und sie gnädig behandeln und ihnen einen freundlichen Bescheid erteilen, so werden sie dir allezeit untertan sein. Er aber kehrte sich nicht an den Rat, den ihm die Alten gegeben hatten, sondern beriet sich mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren und nun in seinem Dienste standen, und fragte sie, welchen Bescheid ratet ihr diesen Leuten zu geben, die also zu mir geredet haben, mache das Joch leichter, das uns dein Vater auferlegt hat? Da antworteten ihm die Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, also, so musst du den Leuten antworten, die das zu dir gesagt haben, dein Vater hat uns ein schweres Joch auferlegt. Du aber mache es uns leichter, so musst du zu ihnen sprechen, mein kleiner Finger ist dicker als meines Vaters Lenden. Wohlan denn, hat euch mein Vater ein schweres Joch aufgeladen, so will ich euer Joch noch drückender machen, hat euch mein Vater mit Peitschen gezüchtigt, so will ich euch mit Skorpionen züchtigen. Als nun Jerobeam und das ganze Volk am 3. Tage zu Rehabeam kam, nach dem Befehle des Königs, kommt am 3. Tage wieder zu mir. Da gab ihnen der König eine harte Antwort. Und der König Rehabeam kehrte sich nicht an den Rat der Alten, sondern redete nach der jungen Rat also zu ihnen, hat euch mein Vater ein schweres Joch auferlegt, so will ich es noch drückender machen, hat euch mein Vater mit Peitschen gezüchtigt, so will ich euch mit Skorpionen züchtigen. Also gab der König dem Volke kein Gehör, denn so war es von Gott verhängt, damit Jahwe sein Wort in Kraft treten ließe, dass er durch Ahia von Silo zu Jerobeam, dem Sohne Nebats, geredet hatte. Als aber ganz Israel erkannte, dass ihnen der König kein Gehör geschenkt habe, gab das Volk dem Könige diesen Bescheid, was haben wir für Teil an David? Kein Erbe steht uns zu am Sohne Ises. Mann für Mann nach deiner Heimat begib dich, Israel. Nun sieh nach deinem Hause, David. Also begaben sich sämtliche Israeliten in ihre Heimat. Über die Israeliten aber, die in den Städten Judas wohnten, über diese war Rehabeam König. Als nun der König Rehabeam den Fronmeister Hadoram hinsandte, warfen ihn die Israeliten mit Steinen zu Tode. Der König Rehabeam aber sprang noch rasch auf seinen Wagen und floh nach Jerusalem. Also fiel Israel vom Hause Davids ab, bis auf den heutigen Tag.